Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle, von Radio Lotte in Weimar und vom FSK in Hamburg zur Juni-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Falls einige der Hörerinnen und Hörer zufällig kürzlich eine Ausgabe der Korax-Programmzeitschrift in den Händen gehalten haben, dann ist denen vielleicht aufgefallen, dass dieses Mal eine Ankündigung zu den Wutpilger-Sendungen im Juni und im Juli abgedruckt war. Mit guten Vorsätzen habe ich mir gedacht, wenn ich die Themen der Sendereihe im Vorfeld festlege, dann kann ich mich langfristiger vorbereiten und gewinne dabei außerdem noch zusätzliche Hörer, die durch eine Ankündigung aufmerksam auf die Sendung werden. Allerdings ist daraus nichts geworden. Ursprünglich wollte ich mich heute der jüngsten Ausgabe des Grazer Zeitschriftenprojekts Tortuga widmen, einer Auseinandersetzung mit Körperdingern und Körperbildern. Allerdings habe ich mich in der Auseinandersetzung mit den Körperbildern etwas verzettelt. Es wird wohl eine längere Auseinandersetzung sein, deren hörbares Resultat ich quasi noch einmal aufschiebe. Es wird aber mit Sicherheit in einer der kommenden Ausgaben der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge hier davon zu hören sein. Günstigerweise ist nun ein aktueller Anlass dazwischen gekommen. Im Juni hat sich in diesem Jahr zum 64. Mal der Aufstand des 17. Juni 1953 gejährt. Mit diesem Ereignis will ich mich in dieser Ausgabe auseinandersetzen. Es wird also erneut einen Streifzug durch die Geschichte geben und dazu wird es einiges zu sagen geben. Es begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Thank you. Wieder einmal hat sich in der bundesdeutschen Gedenk- und Erinnerungslandschaft ein denkwürdiges Ereignis gejährt, der Aufstand des 17. Juni 1953. Ein Aufstand in der jungen DDR, der seither ein höchst umkämpftes politisches Ereignis darstellt. Die DDR-Führung hat damals diesen Aufstand als einen von außen inszenierten konterrevolutionären Putsch bezeichnet. In Westdeutschland wurde dieser Tag zum Tag der deutschen Einheit ausgerufen. In Thüringen ist dieser Tag heute ein Gedenktag für die Opfer des DDR-Regimes. Überhaupt überall in Deutschland sind Plätze und Straßen nach dem 17. Juni benannt. Überall sind Denkmäler für den 17. Juni aufgebaut. Aber auch extrem rechte nationalistische Kreise besetzen diesen Tag für sich, so etwa die Identitären mit einer Demonstration in Berlin. Der 17. Juni, der gilt als identitätsstiftendes Ereignis für die deutsche Einheit. Vermutlich liegt die Wahrheit dieses Ereignisses jenseits von geschichtspolitischen Deutungsschlachten. Um sich den Geschehnissen des 17. Juni 1953 ein wenig anzunähern, habe ich vor einigen Tagen ein Interview mit Bernd Gerke geführt. Der ist Historiker, war 1989 an der Gründung der Vereinigten Linken beteiligt und er ist seither bemüht um eine dezidierte linke Geschichtsarbeit von unten. Im Jahr 1953, da war die DDR gerade mal 4 Jahre alt, der Sozialismus sollte erst noch aufgebaut werden, der Zweite Weltkrieg lag gerade mal 8 Jahre zurück. Ich habe Bernd Gerke gefragt, wie er die gesellschaftliche Situation in der DDR im Jahr 1953 beschreiben würde. Das gehört tatsächlich zur unmittelbaren Vorgeschichte des 17. Juni selber, dass es eine völlig katastrophale Situation war in jeder Hinsicht. Sozial, kulturell und politisch. Anders als noch, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahre zuvor. Die DDR ist 1949 gegründet worden und Anfang 1950 wurde selbst die wirtschaftliche Situation etwas besser. Und es gibt sozusagen einen internationalen Zusammenhang des 17. Juni, der wenig diskutiert wird, außer in der Fachliteratur, aber eben nicht in der breiten publizistischen Öffentlichkeit. Und dieser Zusammenhang hängt ganz eng zusammen mit dem Scheitern der Stalin-Note von 1952. Also der Kalte Krieg, muss man erstmal vielleicht den Hörerinnen und Hörern in Erinnerung rufen, der begann Ende 1947, 48 und war dann sehr schnell, spitzte sich zu seit der Zeit und war dann sehr schnell damit verbunden, dass versucht wurde von beiden Seiten, aber namentlich von den Amerikanern in Westeuropa ein westeuropäisches Verteidigungssystem aufzubauen, weil die Sowjets in Mitteleuropa standen und konventionell weit überlegen waren, den westlichen Mächten. So, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, die man im Hinterkopf kennen muss. Und sie versuchten, ein westeuropäisches Verteidigungsbündnis zusammenzuzimmern und ganz besonders die Bundesrepublik als sozusagen größten im Zentrum sozusagen an der Grenze zum Osten in dieses Verteidigungsbündnis hineinzubekommen und aufzurüsten. Also darum ging sehr, sehr stark auch in Westeuropa und Westdeutschland die Auseinandersetzung und so weiter. Diesen Hintergrund muss man kennen, um zu wissen, dass Stalin 1952 ein Angebot gemacht hat, die sogenannte Stalin-Note von 1952, nämlich er ist auf wichtige Forderungen des Westens eingegangen. Die Forderungen, für die die Sowjets standen und die offiziell sozusagen propagandistisch von allen Seiten ja oft vertreten wurde, Deutschland sollte ja nicht geteilt werden, sondern es sollte ein wiedervereinigtes Deutschland sein. Und im Osten war dann ganz besonders Wert darauf gelegt worden, dass es einen entmilitarisierten Status bekommen sollte, so wie es dann später auch gelang, sich zu Österreich zu einigen. So. Entmilitarisierter Status bedeutete dann aber in der Realität, dass eben dieses westeuropäische Verteidigungsbündnis ohne die Bundesrepublik und damit sozusagen ohne eine der militärisch gesehen Hauptsäulen des künftigen und der später dann gegründeten, ab 55 gegründeten NATO, wegfallen würde. Darum haben die Amerikaner und auch Adenauer immer gemauert. Und da haben immer gesagt, ja, Vereinigung Deutschlands nur, wenn es freie Wahlen in ganz Deutschland gibt. So. Die Wahl in der DDR 1950 war keine freie Wahl. Das war klar, das war auch der Bevölkerung klar. Es war auch dem Regime klar und dem Westen auch. Darum haben die das sozusagen als Stöckchen hochgehalten, um zu verhindern, dass die Bundesrepublik sozusagen durch eine deutsche Einigungsbewegung aus dem westlichen Verteidigungsbündnis rausgebrochen wird. Diese Stalin-Note ist umgehend abgelehnt worden von Adenauer und von den Amerikanern und vom Westen insgesamt. Und das hatte zur Folge, dass es eine dramatische Änderung der sowjetischen Verteidigungspolitik gab. Sie haben alle wichtigsten mitteleuropäischen Länder, also nicht nur die eben gegründete DDR, sondern auch Volksrepublik Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn, gezwungen, ihr vorhandenes wirtschaftliches Potenzial dramatisch umzuschaufeln und einen Hochrüstungskurs zu machen. Die Folge davon war, dass Kasernen gebaut wurden, dass versucht wurde, also gerade mit Bezug auf die DDR, eine FDJ-Kampagne loszutreten, dass sich junge Leute für eine nationale Volksarmee, eine Volksarmee oder Nationalarmee, wie sie damals noch genannt wurde, der Name stand ja noch nicht fest, dass die sozusagen einbezogen werden und geworben werden für so eine Armee. Und es hieß eben auch, dass wirtschaftliche Kapazitäten, die für die Rüstung wichtig waren, Stahl, Zement und so weiter, hochgezogen wurden. Das ging natürlich massiv zulasten des Konsums. Politisch war damit verbunden, dass man ein ganz strenges Regime seit Mitte 52 einrichtete, in dem jetzt unmittelbar der Aufbau des Sozialismus verkündet wurde. Das ist die berühmte Rede Ulbrichts von 52, die Verkündung zur Überraschung übrigens seiner ganzen Parteitagsdelegierten dort, oder es war eine Parteikonferenz, dass plötzlich der Sozialismus aufgebaut wurde. Das ist aber genau der Ausdruck für diesen Umschwung, der dann mit vielen praktisch-politischen Maßnahmen verbunden war. Das war ein wichtiger Umschwung, denn die DDR war ja bei ihrer Gründung offiziell und die SPZ davor seit 1945 ein antifaschistisch-demokratischer Staat, in dem die großen Kapitalisten und die Rüstungslobbyisten und die Nazis entmachtet worden sind und eine Bodenreform und Bildungsreform durchgeführt wurden. Aber mit einem parlamentarischen System offiziell. Das ist dann praktisch ausgehöhlt worden während des Kalten Krieges. Aber nun wurde der Sozialismus aufgebaut, plötzlich 52, oder seine Verkündung wurde jedenfalls durchgesetzt. Und damit waren ganz viele Dinge verbunden, die in dem Folgejahr, nämlich Ende 52, Anfang 53, in wirtschaftlich, soziale und politische Katastrophe führte. Also die evangelischen Kirchen wurden beschnitten. Gerade die jungen Gemeinden, die noch eine relative Unabhängigkeit hatten gegenüber im Vergleich der FDJ und so weiter, die es zuvor auch hatte, aber die dann immer wieder auf sozusagen SED und Obrigkeitskurs gebracht wurden, die wurden kaltgestellt. Es wurden massiv vorgegangen gegen die Bevölkerung, was Diebstähle anging. Sozialistisches Eigentum wurde jetzt verteidigt. Die Folge davon war, dass ganz viele Arbeiter, die zum Beispiel Lämpchen Öl mitnahmen für ihre Lämpchen zu Hause, weil sie keine Gasversorgung oder Elektroversorgung nach dem Kriege noch nicht hatten, sich Öl aus dem Betrieb mitnahmen, da kriegten die horrende Strafen aufgebrummt. So, also da kam eine Sache zur anderen. Innenpolitisch verschärfte sich die Situation. Viele Leute sind wegen politischer Witze in den Knast gegangen und. Das war diese Dimension. Und gleichzeitig wurde verkündet, dass für die Arbeiterklasse sozusagen die Normen erhöht wurden. Diese Frage wurde dann in der DDR am 17. Juni selbst zum unmittelbaren Auslöser sozusagen des Aufstandes. Aber wir sind noch nicht bei dem, sondern eben bei der Vorgeschichte. Das muss man erstmal wissen. Dazu muss man auch wissen, dass der Lebensstandard der Bevölkerung 1953 noch dramatisch unter dem von 1938 lag. In Westdeutschland holte man den ungefähr, ich habe das ja nicht jetzt ganz genau im Kopf, aber 1950, 51 hatte man etwa die Versorgung von Butter, also oder Fleisch, war ähnlich wie 38, wie der Anfang der 50er Jahre jedenfalls. Und in der DDR war sie immer noch sowas bei 70% oder sowas von 1938. Also diesen ganzen Hintergrund muss man wissen. Und das war dann auch der unmittelbare Auslöser sozusagen oder der Hintergrund dafür, dass dann die Bevölkerung extrem unzufrieden war, dass seit Ende 52 eine Massenflucht in den Westen einsetzte, je nachdem, um wen es ging. Man hat also, das habe ich vergessen zu erwähnen, muss man noch mit, nicht nur die Arbeiter sozusagen einer verschärften Kontrolle unterworfen in den Betrieben. Man hat versucht, sozusagen das Leistungssystem, die Normung wieder durchzusetzen. Normung bedeutete aber die Wiederkehr der Vorkriegsverhältnisse in der DDR-Fabrik, ja, sozusagen der Taylorismus. Und so weiter. Das war, was die Arbeiter angeht, ein Punkt. Und gleichzeitig hat man versucht, mit Gewalt jetzt plötzlich, was vorher gar nicht so war, also bis 52, bis Anfang 52, die Genossenschaften hochzuziehen und das heißt, die Bauern massiv in die Genossenschaften hineinzutreiben. So, und eine Bevölkerungsgruppe nach der anderen, die Bauern, die Jugend, die Arbeiter, die flohen sozusagen vor diesen Maßnahmen in den Westen und waren extrem unzufrieden. Politisch sowieso, weil eben auch die politische Situation verschärft und nicht entspannt wurde. So ist das als allgemeine Voraussetzung. Aber wichtig war mir eben zu sagen, dass man immer diese Einordnung, die meist in der publizistischen Darstellung nicht gemacht wird, in den Kontext des Kalten Krieges und der Konkurrenz der Blöcke macht. Genau, du hast jetzt diesen großen Kontext aufgemacht, also auf der einen Seite sozusagen eine Forcierung der Rüstungsindustrie, was auf Kosten des Konsums geht, und auf der anderen Seite eine innenpolitische Verschärfung in dieser Zeit, was zu einer großen Unzufriedenheit führt. Und jetzt fällt in diese Zeit, in den Juni 1953, die Erhöhung der Arbeitsnorm, die du auch schon genannt hattest. Was kann man sich darunter vorstellen? Also was ist da passiert und wie wurde darauf reagiert? Das Bonmot sozusagen, die Spitze des Eisbergs, war, dass die Arbeitsnormen für die Arbeiter um 10% erhöht werden sollten aus Anlass des 60. Geburtstags von Walter Ulbricht. Ulbricht war der verhassteste Mann in der DDR oder in ganz Deutschland sozusagen. Und zu seinen Ehren sollte nun die Arbeiterklasse mehr arbeiten, mehr schuften. Und darum ging natürlich eine Auseinandersetzung. Und die Normerhöhung wurde verkündet. Im Mai, wenn ich nicht irre, wurde sie dann beschlossen. Und das bedeutete in der Praxis zu dieser Zeit, dass nicht nur, also Normen erhöht heißt, praktisch für die gleiche Leistung kriegst du weniger Geld, kann man sagen. Kannst auch sagen, umgekehrt, das hat das Regime natürlich erzählt, ja, wenn du dich mehr anstrengst, kriegst du mehr Geld, natürlich so. Das Problem ist aber die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die Materialversorgung, die kaputten Fabriken, die es zum Teil noch gab, die ganzen Umstände, die haben sich ja nicht geändert, sodass das voll zulasten der Beschäftigten gegangen ist. Verbunden aber damit war, das wird meistens unterschätzt, weil man lediglich über die Normen redet, dass gleichzeitig ganz viele soziale Leistungen gekürzt werden sollten. Also zum Beispiel Wegegeld, ja, für Arbeiter, die von zu Hause in Betrieb kommen. Gelder, die in den Betrieben sozusagen für soziale Zwecke ausgegeben wurden und. Das sollte alles gespart werden. Also es sollte radikal vom Konsum hin in die Schwerindustrie umgeschichtet werden. Das war letztendlich der wirtschaftspolitische Hintergrund für die Normverschärfung, für die Absenkung sozialer Leistungen etc. pp. Gut, das war aber bereits vor dem 17. Juni so verkündet, ne? So. Genau, also da muss ich jetzt auch nochmal nachfragen quasi, weil du jetzt gesagt hast, das ist im Mai schon sozusagen beschlossen worden. Warum war dann der 17. Juni so dieser ausschlaggebende Tag? Ja, da wird es dann eben interessant, weil das, was ich alles vorher im großen Bogen geschildert hatte, führte in all den vier Ländern, die ich genannt hatte eingangs, zu einer wirtschaftlichen Katastrophe. Ja, also ich sag mal, wenn du plötzlich über Nacht Kasernen baust und bist in so einem Planungssystem, dann sind die Voraussetzungen dafür eben gar nicht geplant. Dann sind die Bauarbeiter abgezogen worden von den Hochhäusern oder den Häusern, die sie bauen sollten oder was auch immer, und wurden dann eben für Kasernenbau eingesetzt, als Beispiel. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Wenn ein Stahlwerk wie in Stalinstadt, so hieß damals Eisenhüttenstadt, hingesetzt werden soll, um sozusagen Stahl hochzuziehen nach nicht nur sowjetischem Modell, sondern weil man es eben auch für Rüstung und Schwerindustrie generell sozusagen dafür brauchte, dann fehlten eben die Arbeitskräfte woanders. So, also das war sozusagen der Gesamtzusammenhang. Nun ist aber das Besondere gewesen, dass die Sowjets, die ihren Vasallen, kann man sagen, in all diesen osteuropäischen Ländern diesen Kurs aufgezwungen hatten, die haben erkannt, dass es überall zu Krisen führte, dass es massive Unruhe gab, und sie hatten also erhebliche Sorge, dass es zu Aufständen und ähnlichen Unruhen kommt. Nach dem Tode Stalins, weil diese Sorge gleichzeitig mit einem Machtkampf in Moskau verbunden und führte dann später noch nach dem 17. Juni zu ganz gewaltigen Veränderungen in Moskau selber. Aber sie bestellten dann im Juni alle vier Parteiführungen nach Moskau plötzlich. Die SED, wir kommen gleich wieder auf die Normen in der DDR zurück, die SED war am 9. Juni sozusagen nach Moskau bestellt und sie kriegte verkündet, dass sie den Kurs gefälligst wieder zu ändern hat. Die Fehler, die sie dann machte sozusagen vorher, die wurden ja aufgezwungen. Und das Kommuniqué, was dann verkündet wurde am 9. Juni überall in der Bevölkerung, dass die Politik wieder radikal geändert wurde, dass alles zurückgedreht wird, die ist auch in Moskau beschlossen worden und den SED-Genossen aufgezwungen worden. So, also wurde in der DDR, das war dann die Folge, verkündet am 9. Juni, die Kirche wird in Ruhe gelassen, die Bauern müssen nicht mehr in die Genossenschaft. Die Innenpolitik, da wird nicht verschärfter Klassenkampf gemacht. die Enteignung, das hatte ich vorhin auch vergessen zu erwähnen, von mittlerem und kleinem Eigentum, die verschärft worden ist seit 1952, das wird wieder rückgängig gemacht. Es soll eine Reprivatisierung von Kleineigentum stattfinden. Also wenn von Privatisierung am 17. Juni die Rede ist, ist immer von Klein- und Mitteleigentum die Rede, nicht etwa von den großen Mammutbetrieben, den großen VEBs und so. Ja, so. Das ist ganz wichtig. Also alle sozialen Gruppen bis hin zur Kirche wurden durch diesen Kurs befriedigt. Nur eine große Gruppe nicht, nämlich die Hauptgruppe, die Arbeiterklasse. Die Normen wurden nämlich nicht zurückgedreht. Und das war sozusagen eine kollektive Herausforderung für die Arbeiter. Politische Häftlinge sollten entlassen werden, die Kirchen sollten wieder in Ruhe gelassen werden, Eigentum sollte zurückgegeben werden an die Bauern und an die Kleinbürger und so weiter. Nur die Normenerhöhung sollte stehen bleiben zum Geburtstag von Walter Ulbricht. Das war die Provokation sozusagen der Arbeiterklasse, die denn die unmittelbare Auslösung bedeutete. In der SED selber gab es dazu einen Streit und zum ganz unmittelbaren Auslöser der massiven spontanen Streiks, die dann einsetzten, wurde das in der Tribüne, das war die zentrale Zeitung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, so nannte sich die Staatsgewerkschaft in der DDR, dass da ein verschärfender Artikel war, der denn sinngemäß sagte, und die Normen werden nicht zurückgenommen. So, das war sozusagen der unmittelbare provokatorische Anlass. Ich finde es interessant, sich jetzt die Dynamik dieser Bewegung anzuschauen. Du hattest das ja auch gesagt, das ist vor allen Dingen eine Streikbewegung gewesen. Und das Interessante ist ja dazu noch, dass dieser Aufstand, dass der ja dezentral gewesen ist. Also dass viele Leute unabhängig davoneinander auf die Straße gegangen sind und die Arbeit niedergelegt haben. Wie kann man sich denn die Dynamik von diesem Aufstand vorstellen? Also würdest du auch da den Verlauf beschreiben? Ja, das kann man heute aufgrund, weil nun die ganzen DDR-Akten offensichtlich sind, ist das sehr gut erforscht worden zum 50. Jahrestag 2003. Da ist eine Fülle publiziert worden, auch an Regionalstudien, sodass man diese Streikdynamik oder überhaupt die Aufstandsdynamik heute sehr gut nachvollziehen kann. Das Bild, was jahrzehntelang propagiert wurde sozusagen und vom Westen natürlich übers Fernsehen dann in die DDR getragen wurde, das ist das Bild vom Ostberliner Aufstand. Ostberliner Aufstand, aber nur deshalb, weil er hier in Ostberlin begonnen hatte, aber gleichzeitig, weil da Filmmaterial vorlag. Das, was in Leipzig, in Halle, Merseburg und überall in der DDR sonst war, das hat man ja nicht gesehen. Sodass dieses Bild, was man propagierte, also ganz schief war. Inzwischen wissen wir, dass der Aufstand als Ganzes gesehen gar nicht am 17. Juni losgegangen ist, sondern bereits unmittelbar nach dem 9. Juni. Also das 9. war am Wochenende, so kurz vor dem Wochenende, und am 12. Juni montags ging es eigentlich damit los, dass Leute vor die Gefängnisse zogen. Verkündet war, dass Häftlinge freigelassen worden. Die Verwandten zogen dahin oder jetzt haben andere Wert draufgelegt zu sagen, Arbeiter kämpfen für ihren Unternehmer, das war ein Kleinunternehmer, den haben sie wegen nichts sozusagen verhaftet gehabt. Da zogen die dann vor die Haftanstalt in Brandenburg und so weiter. Also das begann inzwischen an unterschiedlichen Haftorten bereits am 12. Juni. Und am 12. Juni begann auch in verschiedenen Regionen Tumulte zu einzelnen Fragen. Ja, aber zunächst mal war eben zentral die Freilassung der unrechtmäßig Inhaftierten. Dann kamen mehrere Tage diese Auseinandersetzung darum und die Diskussion in den Betrieben. Und dann kam quasi am 16. die Provokation. Und diese Provokation führte dann dazu, dass hier in Ostberlin die Bauarbeiter auf die Straße gingen, andere streikten mit und quasi, während die noch streikten, die Losung des Generalstreiks aufkam in Ostberlin. Die Bauarbeiter sind dann in den Westen zum Rias gezogen. Man muss immer davon ausgehen, dass die gesamte Bevölkerung in Ost wie in West damals sich natürlich als sozusagen ein Land verstand, dem man die Spaltung aufgeherrscht hatte, sei es vom Adenauer-Regime im Westen oder vom Ulbricht-Regime im Osten. Und sozusagen der Rias wurde überall gehört. Im Rias saßen zur damaligen Zeit, das ist besonders pikant, sozusagen viele Ex-Kommunisten, Sozialdemokraten und so weiter, die in den Osten sendeten und waren deshalb einer Delegation gerade am 17. Juni ausgesetzt von McCarthy, der in den USA so einen verschärften Antikommunismus betrieben hat. Und sie waren verdächtig des Kommunismus. Also so komisch kann Geschichte sein. Sie gingen dahin und dann haben die gesagt, sendet mal und so weiter. Und dann hatten die sich zusammen mit Egon Bahr, der damals zuständiger Redakteur war, hingesetzt und haben dann die Forderungen zu Papier gebracht und haben dann das über den Sender gebracht. Interessant war aber noch, dass die Arbeiter, die vom Osten kamen, den Generalstreik forderten und den RIAS auch forderten, den Generalstreik zu senden. Und der amerikanische Stadtkommandant und vielleicht noch höhere Stellen, die haben dem Sender verboten, das Wort Generalstreik zu senden. So haben sie quasi mit indirekten Formulierungen versucht, einen allgemeinen Streik auszulösen, den sie aber nicht Generalstreik nennen durften. Sie haben den DGB-Vorsitzenden von West-Berlin eine Ansprache halten lassen und dann hat er sinngemäß gesagt, sucht euch eure Strausberger Plätze überall. Na gut, das ist eine eindeutige Botschaft, aber es war verboten, Generalstreik zu sein. Das ist natürlich klar, in der modernen medialen Gesellschaft hat sowas eine besondere Bedeutung und es wurde fast DDR-weit, soweit der RIAS halt reichte, aber der Norddeutsche Rundfunk wurde in anderen Teilen der DDR gehört. Das verbreitete sich also sehr schnell, was in Ostberlin los war. Und das sorgte natürlich für eine gewisse Koordinierung dahingehend, dass alle das hörten. Aber, das war dann übrigens der Anlass dafür, dass auch heute noch Stalinisten sagen, ja, das alles sei vom Westen inszeniert worden. Das Interessante ist, dass wir heute aufgrund dieser regionalen Abläufe wissen, dass bereits am 15., 16. Juli in großen Kombinaten, Großbetrieben der DDR selber der Generalstreik gefordert wurde und beziehungsweise dann für den 16. Juni vorbereitet wurde. Das war im Mansfeld-Kombinat zum Beispiel der Fall und in anderen Kombinaten. Also insofern ist das eben eine spontane Bewegung und da kam sozusagen die einheitliche Losung rein. Jetzt wurde bekannt, dass die in Ostberlin streiken und sowas fordern. Und das war dann natürlich eine Welle, die ist unterschiedlich aufgenommen worden, weil das ja in den Betrieben erst beschlossen werden mussten. Streikkomitees haben sich gebildet und. Das vielleicht für den ganz kurzen Verlauf zum 17. Juni selbst. Aber wenn du nach dem Gesamtzyklus fragst, war es eigentlich ein Aufstandszyklus von insgesamt 10 Tagen, ja. Am 17. Juni kamen ja dann noch die Panzer, dann war in Ostberlin Ruhe, aber woanders ging es am 18. überhaupt erst los, weil die sich am 17. das erste Mal getroffen hatten und am 18. dann quasi oder für den 18. den Streik vereinbart hatten. Sodass sich das Ganze etwa vom 12. bis 22. Juni, je nachdem in welche Region man schaut, sozusagen vollzog. Also die gesamte Aufstandswoge mit Erstürmung von Gefängnissen, Rathäusern, sonst den Auseinandersetzungen, hat in etwa den Höhepunkt am 17., 18. Juni, aber zog sich 10 Tage hin. Übrigens, was wenig bekannt ist, wegen der Verhaftung der Streikleitung gab es im Juli nochmal, also ungefähr einen Monat später, nochmal eine Streikbewegung. Die sind dann in den Betrieben gewesen, haben sich in den Betrieben verschanzt. Also in all den großen Betrieben haben die gleichen Forderungen gestellt, über die haben wir noch gar nicht geredet. Aber vorderan stand immer die Forderung Freilassung unserer Kollegen. Ne, so. Ob das Jena war, alle Großbetriebe der DDR, kann man sagen, Leuna und so weiter. Ja, das vielleicht erstmal zu dem Verlauf. Auf die Forderung würde ich auch gleich kommen. Ich will aber vorher noch was anderes fragen, weil ich finde, es gibt ein sehr interessantes Detail in dem, was du jetzt erzählt hast, nämlich, dass du gesagt hast, in den westdeutschen Medien, da wurde das quasi als Ostberliner Aufstand bezeichnet, obwohl der Aufstand quasi sozusagen wo ganz anders seine Zentren hatte. Und wenn man sich sozusagen die tatsächlichen Zentren dieses Aufstandes anguckt, dann kommen da ja Städtenamen, tauchen da auf, die, finde ich, einen besonderen historischen Klang haben. Also wenn man das hört, Streikbewegung in Magdeburg, Halle, Merse, Burg, Mansfelder Land und so weiter, dann hat man ja ganz automatisch die Assoziation zu den Klassenkämpfen in 20er Jahren, auch eben Streik bei Buna und Leuna. Genau, damals sozusagen in den 20er Jahren war ja eben genau diese mitteldeutsche Industrieregion auch ein Schwerpunkt von Klassenkämpfen. Ja. Inwiefern gab es denn da eventuell tatsächlich auch eine direkte Verbindung, also eine personelle Verbindung oder einen Bezug darauf? Ein Bezug darauf schon. Eine personelle Verbindung eher weniger. Es gibt auch Untersuchungen über die Aufstandsgebiete. Eine Leipziger Historikerin, Heidi Roth, hat gerade Sachsen sehr umfangreich, sehr vielfältig, kann ich nur allen empfehlen, wird über die Landeszentrale in Sachsen vertrieben, falls es noch greifbar ist überhaupt. Ja. Das ist ein Buch über den 17. Juni mit einer Fülle von Stoff geschrieben und hat auch sonst wie eine Menge publiziert. Also Kernzentren, kann man schon sagen, des Aufstands waren die alten Gebiete der deutschen Arbeiterbewegung seit dem 19. Jahrhundert. Und natürlich der 20er Jahre und so weiter. Interessanterweise, auch das wurde ja untersucht, auch von Heidi Roth, unter anderem für Sachsen. Wie war das eigentlich mit dem Vorwurf, es seien faschistische Belegschaften ja gewesen. Ja, der Vorwurf kam ja, es sei ja ein faschistischer Aufstand und so weiter und so fort. Es konnte nachgewiesen werden, dass gerade die Belegschaften in den Betrieben, die sozusagen von den Nazis in den 30er Jahren hochgezogen, also aufgebaut wurden, dass dort besonders wenig gestreikt wurde. Ja, interessanterweise. Sondern gestreikt wurde besonders massiv und dort, wo die alten Traditionen der Arbeiterbewegung sehr massiv präsent waren. Und die waren auch sozusagen, die sangen die Lieder der Arbeiterbewegung neben dem Deutschlandlied. Ja, da wären wir dann wieder bei der Forderung, was war das eigentlich inhaltlich und so weiter. Also beides ging da zusammen. Und in jedem Fall ist das völlig klar, diese Zentren in Mitteldeutschland hatten, also im alten mitteldeutschen Industriegebiet, hatten quasi auch die radikalsten Entwicklungen hervorgebracht. In Berlin, was nur Hauptstadt waren, waren sehr schnell die Panzer da, nicht wahr? Da musste das auch besonders schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aber dort zum Beispiel in Bitterfeld und Merseburg und so weiter, in Wolfen, da bildeten die dann sofort Streikkomitees in der gesamten Region, die die Macht übernahmen und so weiter. Also das war eigentlich ein klassischer, aber nicht von oben organisierter, sondern spontaner, ein klassischer Massenstreik, ein wirklicher politischer Massenstreik. Das kann man in jedem Fall sagen. Also jetzt haben wir sozusagen einen Aufstand, der größtenteils aus der Arbeiterklasse kommt. Und du hattest das am Anfang auch hervorgehoben, dass das ja eine Reaktion darauf ist, dass sozusagen es einzig für die Arbeiter quasi in der Situation keine Entlastung gibt. Wir haben Bezug auf die historische Arbeiterbewegung und das findet auch statt eben in Gebieten, wo die Arbeiterbewegung vor 33 auch traditionell stark gewesen ist. Und jetzt ist es ja genau interessant, sich anzugucken, was daraus dann sozusagen für Forderungen folgen und auch wie die sozusagen gefärbt sind, auch vor diesem Hintergrund dieses Klassencharakters vielleicht. Ja, um diese Forderungen herum geht eine ganz heftige Diskussion. Ich sag mal, sowohl die Konservativen im Westen immer und auch heute auch viele Sozialdemokraten sozusagen, die konservativ gewendet sind und nicht mehr im Sinne der alten Forderungen, als die SPD sich noch auf die Arbeiterbewegung bezog, wie in den 50er Jahren, aber auch die Stalinisten, die sagen immer, ja, der soziale Charakter gegen die Normen und so weiter und so fort, der ging sehr schnell in einen politischen Charakter über und die einen sagen dann eben für Deutschland, da fallen dann die Arbeiterforderungen unter den Tisch. Und die Stalinisten sagen, die berechtigten sozialen Forderungen gingen über in eine Konterrevolution sozusagen für den Westen, ja, so. Oder faschistischer Putsch und was dann auch gesagt wird. Das Interessante ist, für Einzelne mag das stimmen, wenn man sich den Gesamtprozess anguckt. Es war von Anfang an eine Artikulation der Arbeiterklasse, in der sowohl soziale, wirtschaftliche als auch politische Forderungen von Anfang an vertreten waren. Jetzt könnte man die Forderung nach freien Gewerkschaften, nach Gewerkschaften, die nicht mehr nur der Transmissionsriemen der SED sein sollten, sondern eigenständige Interessenvertretung sein. Ja, ist es eine politische Forderung oder ist es eine wirtschaftliche? Es ist beides sozusagen, ne, wenn man so will. Die Forderung nach der Einheit Deutschlands, die war ganz spontan da. Man muss aber mal dazu sagen, das darf man nicht aus der Perspektive der späteren Jahre beurteilen, sondern damals war selbstverständlich, dass alle für die Einheit Deutschlands waren. Die Teilung Deutschland war was Provisorisches und die Spaltung haben alle als etwas Aufgepfropftes, von außen kommendes empfunden, in Ost wie in West. Und die offizielle Politik, sowohl im Osten wie im Westen, also sowohl bei Adenauer als auch bei Ulbricht, hieß immer wieder Vereinigung Deutschlands. Das war sozusagen selbstverständlich. Und worum es ging, war natürlich in dem Zusammenhang ein Deutschland, was freie Wahlen hatte. Das bezog sich jetzt in erster Linie auf die DDR. Aber es war ein Deutschland, was überhaupt nicht mit dem, was sich die deutschen Konservativen darunter vorstellten, verbunden war. Es war eher ein Deutschland sozusagen, was die antifaschistischen, nicht nur Ideale, sondern die antifaschistische Politik, die nach 1945 in der Ostzone betrieben wurde, nämlich, wie gesagt, Enteignung des Großkapitals, nicht des Kleinkapitals, wie es dann später Ulbricht machte, Bildungsreform, wo Arbeiterkinder studieren können, aber auch Zerschlagung des adligen Großgrundbesitzes, ja, zugunsten der Bauern und so weiter und so fort. Das waren ja Konsenspunkte, die waren in dieser Abstraktheit überhaupt nicht strittig, zum Beispiel zwischen den antifaschistischen Parteien in Ostdeutschland, in der sowjetischen Besatzungszone, sondern die Art und Weise, wie sie dann umgesetzt wurde, das war strittig. So, und das waren also die Forderungen, die hinter dem standen, was das einheitliche Deutschland bedeuten sollte. Es gibt also jetzt, wo die Fülle des Materials da ist, die interessantesten Aspekte Also ich sag mal so, bereits am 16. Juni, als die ersten großen Außenlandstreiks hier in Ostberlin stattfanden und die Arbeiter, die Bauarbeiterinnen zogen dann zum Haus der Ministerien, so hieß das dann später, dann saß die Treuhand da drin und heute sitzt Schäuble da drin. Da stellte sich sozusagen ein Minister auf den Tisch und versuchte die Arbeiter zu besänftigen, einer der wenigen Mutigen, und sagte was zu den Normen. Und da sagten die dann, wir wollen nicht eine Milderung der Normen, sondern wir wollen die Abschaffung der Normen in ganz Deutschland. Abschaffung der Normen in ganz Deutschland ist doch irgendwie ein anderes Deutschland, als später die Konservativen daraus machten, nicht wahr? Das muss man immer im Kopf behalten. Die Vorstellung über Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Betrieben selber, dass in den Betrieben die Arbeiter mitzureden haben und so weiter und so fort. Dass das Bildungssystem überhaupt nicht kritisiert wurde, sondern sozusagen als selbstverständlich vorausgesetzt wurde, dass Arbeiterkinder studieren sollen und war ein ganz anderes Deutschland, was die Arbeiter sich vorstellten, als das, was sozusagen Adenauer und die westliche Propaganda daraus machte. Also es ging um ein Deutschland, was sozusagen nicht unbedingt sozialistisch, muss man dann drüber diskutieren, was das überhaupt ist, weil diese Forderung ist so überhaupt nicht aufgenommen. Aber es war radikal demokratisch, was sie an Vorstellungen hatten, antimilitaristisch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über diese Forderung. Keine Rüstung in Deutschland, keine Armee in Deutschland und so weiter und so fort. Also was gleichzeitig auch gegen die Adenauer-Politik natürlich gerichtet war. So, das war eben ein radikal demokratisches, antimilitaristisches und soziales Deutschland. Eins, was der Arbeiterklasse dient und nicht der deutschen, westdeutschen Bourgeoisie. Das muss man ganz klar sagen. Und genau das wird sozusagen heute unkenntlich gemacht, vom Westen schon immer. Und heute haben sich auch viele sozialdemokratische Historiker so daran gemacht, das zu eliminieren, was eben das spezifische Arbeiterelement, das proletarische Element des 17. Juni war, indem sie quasi das nicht mehr als Arbeiteraufstand bezeichnen, sondern als Volksaufstand. Natürlich sind viele andere Gruppen mitgelaufen, Studis sind mitgelaufen, Hausfrauen sind mitgelaufen, Jugendliche sind mitgelaufen, Kleinbürger, also Geschäftsbesitzer und so, und deren Angestellte sind mitgelaufen in den Demonstrationen in den Städten. Aber der Kern des Ganzen, der organisatorische, politische, inhaltliche Kern, den bildet die Arbeiterklasse. Und die wird sozusagen in den heutigen Darstellungen zum Verschwinden gebracht. Und dann wird gesagt, ja, sie wollten eigentlich den Westen sozusagen, so wie er war, übernehmen. Nee, so ist das nicht. Es gibt viele Losungen, die während des Streiks aufgekommen sind, die darauf hindeuten, dass man genau das nicht wollte. Die schärfste Losung, die hat dann irgendwann der Spiegel veröffentlicht in seiner Berichterstattung über den 17. Juni. Die hing an der Autobahn bei Magdeburg irgendwo. Und da hatte man dann Ulbricht und Adenauer sozusagen am Galgen gemalt, auf so einem Transparent, und hat dann gesagt, Einigkeit macht stark. Gut, und solche Details gibt es ganz viele, die alle darauf abzielen, dass das Deutschland, für das damals sich eingesetzt werden sollte, ein ganz anderes Deutschland war als das Westdeutschland, was dort existierte. Also das halte ich für eine ganz zentrale Aussage dabei, weil viele sagen, ja, die wollten ja den Westen, aber sie wollten nicht diesen Westen, so wie er war, sondern sie wollten eben das, was die deutsche Arbeiterklasse in der Mehrzahl in West wie in Ost sich vorstellte. Wenn man sich die linken Forderungen von damals anguckt, nicht nur der SPD, das war eine völlig andere SPD noch als die, die wir heute kennen, das muss man mal sagen. Wenn man sich diese Forderungen anguckt, was auch die linken Gruppen der Arbeiterbewegung forderten, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Ein entmilitarisiertes, soziales, sehr demokratisches Deutschland. Und in diese Tradition gehört eben auch die Forderung und der Vorgang des 17. Juni überhaupt. Jetzt finde ich das auch gut und interessant, dass du sozusagen das nochmal ansprichst, wie sozusagen so ein Ereignis auch eingefügt wird in so eine bundesdeutsche Gedenk- oder Gedächtnispolitik quasi, wo ich finde, es gibt ja sozusagen so eine Vereindeutigung oder so passiert oft sozusagen bürgerliche Geschichtsschreibung, dass man Ereignisse in der Geschichte eigentlich zielstrebig nur auf das hinlaufen lässt, was jetzt quasi ist, und man damit auch das Bestehende legitimiert. Genau. Jetzt finde ich das aber auch sozusagen interessant, darüber auch selber nochmal vielleicht kritisch zu diskutieren. Weil ich finde trotzdem, dass es da auch ein paar verdächtige Momente gibt, die für mich nicht ganz da reinpassen, dass man sagt, es war insgesamt ein progressiver Arbeiteraufstand. Also für mich ist so ein verdächtiges Moment erstmal, dass man halt irgendwie sieht, okay, der Nationalsozialismus ist 8 Jahre, liegt ja gerade mal zurück. Und im Nationalsozialismus, da wo es am notwendigsten gewesen wäre, da hat es 13 Jahre lang keine Massenerhebung in der Art gegeben. Also das ist für mich sozusagen so ein bisschen eine Schieflage. Und dazu kommt, finde ich, also du hattest jetzt gesagt, diese Forderung nach der Einigkeit, die sozusagen hat hat einen ganz anderen Charakter, als man jetzt sagen kann, das ist so eine nationalistisch-rechtskonservative Forderung oder so. Aber was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, war, dass bei vielen Demonstrationen in vielen Städten zum Beispiel die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen wurde, die ja eindeutig einen revisionistischen Charakter hat. Und dazu kommt noch, dass es ja einige ziemlich sadistische Aktionen gegeben hat. Also ein paar Lynchmorde hat es ja gegeben und keine Ahnung, so Aktionen, wo Leute auf eine Weise gedemütigt wurden, wo ich sagen würde, das passt zu einem progressiven Arbeiteraufstand nicht so dazu. Muss man da vielleicht nicht auch vorsichtig sein und gucken, dass man nicht dann in seinem Sinne dieses Ereignis vereindeutigt? Also erstens gilt für alle historischen Ereignisse, dass die sozusagen immer widersprüchlich sind, egal wo man hinguckt. Es gibt nicht nur gute, sondern auch hässliche Seiten. Ja, so. Die Frage ist, und darum habe ich diesen einen Aspekt stark gemacht, weil ja von allen Seiten der Geschichtserzählung, sei es jetzt eben der heute Herrschenden sozusagen, der westlichen, wenn man so will, als auch der früheren Herrschenden, im Osten herrschenden, stalinistischen Erzählung, dass die den eigentlichen Kern eben wegreden und umbiegen, in ihrem Sinne jeweils uminterpretiert haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass damit sozusagen dieses Ereignis schön geredet werden soll und weggeredet werden soll. Es ist die Arbeiterklasse von 1953, wie sie war. Und die Frage für die stellte sich nicht, ob sie nicht die erste Strophe des Deutschlandliedes singen. Ich persönlich hätte die nie gesungen. Aber gut, ich habe damals auch nicht gelebt. Im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen. Aber ich glaube, Linke haben das Deutschlandlied nie wirklich gelebt. Das haben die aber alle drauf gehabt. Die sind erzogen worden in der Zeit. Die jüngeren Leute selbst sind als 15-Jährige noch sozusagen in den Krieg gezogen mit dem Deutschlandlied. Die hatten das auch drauf. Und da muss man sich eigentlich nicht wundern. Ich sag nochmal, ich könnte noch einen anderen konservativen Aspekt sagen. Einige Arbeiter an einigen Stellen haben gefordert, dass die Frauen wieder aus der Produktion verschwinden sollen, weil jetzt sind doch die Männer wieder da. Ja, also viele Frauen sind sozusagen in die früher männlich besetzten betrieblichen Positionen gekommen, weil die Männer im Kriege gefallen waren, weil sie in Kriegsgefangenschaft da waren und vieles andere mehr. Und die, die dann zurückkamen aus der Kriegsgefangenschaft, sagten dann sinngemäß, ja, jetzt sind wir wieder da, jetzt geht mal wieder heim an den Herd etc. pp. Also das war eine Arbeiterklasse in der Zeit, über die wir reden, nicht? Wenn wir über den Spartakusaufstand reden, da werden wir auch einige Grausamkeiten und einige Dinge feststellen, was sich im alten Rom bei den sich Empörenden sozusagen abspielte, die uns gar nicht gefallen. Darum müssen wir das nicht schönreden und können das nicht einfach in unsere heutige Zeit übertragen. Und dazu kommt, sagen wir mal, in Görlitz, aber das war überall auch der Fall. Die ganze Grenzziehung nach 1950, die galt als provisorisch und war bei den Köpfen der Massen auch als provisorisch festgeschrieben. Das heißt, viele der Flüchtlinge, die in der sowjetischen Zone existierten, die wollten wieder zurück in ihre alte Heimat und forderten dann natürlich wieder die Aufhebung der Oder-Neiße-Grenze, die ja eine künstliche, letztlich von Stalin sozusagen festgelegte Grenze war, weil er wiederum den östlichen Teil Polens in die Sowjetunion verfrachtet hat, ohne die Polen zu fragen. Also da gibt es viele Momente, die uns nicht gefallen. Und die Frage ist natürlich zum Beispiel, was ist das Dominierende an so einem Ereignis? So, das scheint mir der Kernpunkt zu sein. Und der Kernpunkt der Auseinandersetzung ist für mich, dass die damals die nationale Frage, die von den Arbeitern aufgeworfen wurde, die von allen politischen Kräften der Linken, insbesondere auch der unabhängigen Linken, aufgeworfen wurde, weil die Spaltung eben etwas von den Supermächten, also von den Sowjets auf der einen und von den Amerikanern auf der anderen Seite betriebenes war, wo die Arbeiterklasse Deutschlands nicht gefragt wurde. Und gerade die deutsche Linke, die unabhängige Linke, hat immer gesehen, es ist den meisten Linken später nie mehr bewusst geworden, dass die Spaltung Deutschlands vor allen Dingen die Arbeiterbewegung geschwächt hat. Ja, dass sie im Westen den Bürgerblock hervorbrachte unter Adenauer und im Osten sozusagen die Stalinisten stabilisiert hat. So, während sie gerade, könnten alle Gruppen der unabhängigen Linken aufzählen, die sind alle natürlich besonders geschwächt worden durch diese Spaltung, weil die sind ohnehin die Schwächeren gewesen und konnten nicht mehr frei kommunizieren, frei reisen und so weiter und so fort. Gut, ich will das nur noch mal sozusagen betonen, nicht schönreden, dass die Frage natürlich steht, wenn man über den Charakter redet, dann reden wir doch über den sozialen Charakter zum einen, aber auch den politischen Charakter. Was war die Hauptlösung, was war die Hauptrichtung? Und nicht, dass wir sozusagen das schönreden, dass es nicht auch unschöne Momente gab. Das würde ich schon gerne sagen. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Folgen dieses Aufstandes geredet. Also wir können ja sehen, der Aufstand wird niedergeschlagen, auch mit Hilfe des sowjetischen Militärs quasi. Und es gibt einige Standgerichte und tausende von Verhaftungen. Aber mich würde da eher auch nochmal interessieren, wie vielleicht die längerfristigen Folgen gewesen sind. Also inwiefern hat die DDR dann sozusagen darauf reagiert, dass sie ja doch mit einer großen Arbeiterbewegung konfrontiert war, was ja auch gar nicht zum Selbstverständnis der DDR so richtig passt. Ja, es gibt eine Reihe von Historikerinnen und Historikern, die meinten, nach der offiziell förmlichen sozusagen von 1949 war der 17. Juni sozusagen die innere Gründung der DDR. Die klare Erkenntnis, dass die Arbeiterklasse hinter dem SED-Regime nicht stand, sondern ihm feindlich oder mindestens neutral, wenn sie denn nicht aufsässig war, gegenüberstand. Das war eigentlich von dem Augenblick an klar. Die Folgen selber sind in verschiedener Hinsicht natürlich zu diskutieren. Der für mich wichtigste Aspekt ist, nachdem sozusagen die SED und die Stalinisten die Arbeiterbewegung mit brutaler polizeilicher Gewalt schon seit 1948 gesäubert hatten, ihnen missliebige Elemente herausreinigten mit den verschiedensten Reinigungen des Staatsapparates. Es waren richtige Kampagnen der Reinigung, wo man die nach dem Krieg unmittelbar noch geduldeten Linken, Linksoppositionellen in den Knast sperrte und dann anschließend in den Westen abschob und so weiter und so weiter. War quasi die neuere, jüngere Generation, die Nachfolger, die Kinder, wenn man so will, das sind die, die in den Streikleitungen aktiv waren. Jetzt hat man die wieder gereinigt. Hat sie wieder eingesperrt, wie gesagt, zu Tausenden, oder sie flohen in den Westen, damit sie nicht in den Knast kommen. Und das war für mich die eigentlich verheerende Wirkung. Weil man natürlich, wenn man von einer Bevölkerung, das ist jetzt auch vielleicht für deine Frage sozusagen, die du sagst, ungleiche Wichtigkeit des Widerstands im Dritten Reich und SED und so weiter. Das ist eine Ungerechtwertung und Wichtung sozusagen. Der Widerstand in den ersten Jahren bis 35, 36 war massiv. Nur wenn man alle aktiven Menschen sozusagen einsperrt oder totschlägt oder ins Ausland vertreibt, und die eher passive Bevölkerung, die ängstliche, übrig bleibt, dann wirst du in allen Bevölkerungen der Welt sozusagen, ist das die Basis dafür, dass sich Diktaturen halten können. Ja, darum sind sie ja immer darauf bedacht, sozusagen die aktiven Elemente, die sich engagieren, die sich organisieren, die sich zum Gegner sozusagen der Regime aufschwingen, die zu vertreiben. Also das gilt auch für das Dritte Reich. Ja? Der Widerstand dann am Ende der 30er Jahre ist ein völlig anderer als am Beginn der 30er Jahre, als die Strukturen wenigstens im Untergrund noch einigermaßen funktionierten der Opposition aus der Arbeiterbewegung heraus. Aber es ist auch sozusagen ein ganz schlechter Vergleich, weil es natürlich eine ganz andere Geschichte ist. Nicht? Das müsste man von Anfang an erzählen. Es ist halt nur ein Beispiel. Aber für die DDR hatte das langfristig verhängnisvolle Folgen, dass eben immer wieder es gelungen ist, alle aufsässigen Elemente gerade in den Betrieben zu zerschlagen. Und eine der Folgen des 17. Juni war, dass das System der Staatssicherheit umorganisiert wurde. Man hat das dann praktisch erst zu Beginn der 60er Jahre quasi durchgeführt, das sogenannte Produktionsprinzip. Das heißt, die Hauptkontrolle hat man dann in die Betriebe verlegt. Die meisten IMs waren in den Betrieben vorhanden, nicht mehr im Territorium, wie man das vorher noch gemacht hatte. Das war eine der Schlussfolgerungen. Die nächste Schlussfolgerung war, dass man die Milizen gegründet hat, die Parteimilizen. Die nannte sich die Kampfgruppe der Arbeiterklasse. Die sollten eigentlich vorher schon gegründet werden, wurden dann aber ab 1954 gegründet. Die SED, der FDGB, alles, was an Organisationen irgendwie damit verbunden war, die wurden strukturell völlig umgebaut, nochmal zentralisiert, völlig neue Kader, die absolut parteitreu waren. Jeder, der nur auch einigermaßen Verständnis sozusagen für die Arbeiter äußert, wurden nach und nach dem 17. Juni aus dem Staatsapparat und Parteiapparat etc. eliminiert. Und man muss auch dazu sagen, eine ganz besonders perfide Art, die in der DDR praktiziert wurde, war, dass man die Leute gezwungen hat, sozusagen ihre Kollegen, die dann verhaftet wurden zum Beispiel, zu denunzieren. Also es gab richtig Unterschriftenlisten, später hat man das auch wiederholt, in anderer Weise gemacht, wo man die Leute, von denen man sowieso wusste, die sind anderer Meinung, immer zwang, mit Repressionsbedrohung sozusagen, du unterschreibst, dass das hier, was ich mache, eine gute Sache ist, oder du wirst selber als Agent und Feind behandelt. Gut, und so kriegst du natürlich nach und nach eine Bevölkerung klein. also für die Stabilität des Regimes, war das ein ganz wichtiger Akt. So schnell ging das alles auch nicht, weil für viele Arbeiter war der 17. Juni nicht nur eine Niederlage, sondern eben auch ein relativer Erfolg, weil nach dem 17. Juni ja sozusagen viele Erleichterungen in Kraft traten. Die Wirtschaft ging ein paar Jahre wieder etwas besser vorwärts und so weiter und so fort. So dass es also eigentlich für aus der Perspektive der einzelnen Arbeiter eine durchmischte Bilanz war, ja, verbunden mit der Hoffnung, dass es irgendwann wieder mal besser wird. Aber das Problem war dann natürlich, wenn man jetzt die Stabilität der DDR sich anguckt. Ein paar Jahre später kam dann der Aufstand in Ungarn und in Polen. Eine massive Rätebewegung, eine der größten des 20. Jahrhunderts in Ungarn und in Polen, vor allen Dingen in Ungarn. Ja, und dann kamen wieder die sowjetischen Panzer. Das hat man wieder in seine Lektion gelernt. Ja, und am 61 ist man dann eingemauert worden. Ja, und 68 kamen wieder die Panzer, als sich wieder andere erhoben. Das gehört also, wenn man das verstehen will, dann muss man eben diese globale Repression, muss man sagen, wenn man den ganzen Ostblock mit einbezieht sozusagen, muss man immer aus der Perspektive der einfachen einzelnen Leute mit in die Kalkulation ziehen. Ja? Und das führte dann im Laufe der Zeit zu einer Haltung, man kann ja eh nichts machen. Wenn also Unzufriedenheit existiert, dann haue ich in den Westen ab. Das sagte man bis 61, manche auch danach noch, aber relativ viel weniger. Oder man passte sich an und versuchte sozusagen seines Glückes Schmieds unter Bedingungen zu werden, von denen man meinte, man könne sie sowieso nicht ändern. Das würde ich sagen, ist sozusagen die langfristig verheerendste Folge des 17. Juni gewesen. Mich würde vielleicht abschließend nochmal so ein bisschen interessieren, was überhaupt deine Perspektive auf so ein historisches Ereignis wie den 17. Juni ist. Weil wir haben das jetzt immer mal wieder erwähnt, also für die Bundesrepublik Deutschland dient so ein Ereignis zur eigenen Legitimation. Es gibt halt irgendwie Rechtsextreme und Nationalisten, die sich auf dieses Ereignis beziehen. Wir haben diesen ganzen Deutungskampf. Jetzt hast du zum 60. Jahrestag des 17. Juni zusammen mit Renate Hürtgen einige Veranstaltungen zu diesem Thema durchgeführt. Und mich würde da interessieren, vor dem Hintergrund vielleicht auch von so einer vor so einer Deutungsschlacht. Was ist für dich die Motivation, dich dann mit so einem Ereignis auseinanderzusetzen? Was ist da für dich auch das Relevante daran, so, sich so intensiv mit so einem historischen Ereignis zu beschäftigen? Naja, zunächst mal die Auseinandersetzung mit den Mythen, die von den Herrschenden, aber auch von den Linken teilweise, ja, sozusagen, die Stereotypen, Vorurteilen, Folgen verbreitet werden. Und diese Mythen, wenn man sie sich letztlich anguckt, sind alle die des Kalten Krieges. Und im Kalten Krieg sind letztendlich auf allen Seiten die, die unabhängig waren, die eine Bewegung von unten eingetreten sind, die sind immer untergebuttert worden. Ja, das gilt für den Westen in gewisser Hinsicht. Da hat erst 68 selber was geändert daran durch eine starke Bewegung, die von unten kam und nach irgendwie doch die Gesellschaft erheblich verändert hat, die westdeutsche Gesellschaft in dem Fall. Aber das gilt natürlich umgekehrt für den Osten auch. Und für den Osten insofern noch mehr, als dass natürlich die Möglichkeiten, sich zu erheben, das Spektrum, die Möglichkeiten sehr viel geringer waren, als sie vergleichbar im Westen vorhanden waren. Aber wenn man eine Traditionslinie sozusagen aufmachen will, die sich um eine basisdemokratische Bewegung für eine radikale Demokratie und so weiter einsetzt, dann ist es für mich wichtig, eben genau solche Mythen der Herrschenden aller Art sozusagen zu zerschlagen und auch zu sagen, okay, ich bin kein Nationalist, damals war der Nationalismus weit verbreitet. Aber wenn wir schon über Nationen reden, dann müssen wir vor allen Dingen darüber reden, also damals die deutsche Nation sozusagen, die für die meisten Menschen selbstverständlich war und unhinterfragt sozusagen, ja. Aber übrigens auch für die meisten Linken, ja, so. Und gerade für die SED und die Kommunisten, die eine ganz nationale Linie zu der Zeit verfolgten. Übrigens überall in Osteuropa auch, wie im Westen. Also, das nur nebenbei. Wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt, dann muss man natürlich trotzdem die emanzipatorischen Momente, die es in der Geschichte war, doch herausarbeiten. Und das scheint mir das Wichtige zu sein. Nicht, dass man eine neue Geschichtsmythos konstruiert, dass nun wieder alles gut wird in der Zukunft, das nicht. Aber dass es eben zu zeigen, immer wieder Widerstand gegeben hat, immer wieder die Erhebung, immer wieder Emanzipationsprozesse. Und um diese Auseinandersetzung geht es natürlich. Und den 17. Juni zum Beispiel nicht den Nazis zu überlassen. Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Sache der Auseinandersetzung heute, gerade in Ostdeutschland. Und wenn viele Linke, und das ist sozusagen auch ein Motiv, sich mit Linken auseinanderzusetzen, die sagen, ey, das ist doch was für die Nazis und nicht für uns, dann geben sie den Kampf schon auf. Dann haben sie den Kampf im Grunde mit den Nazis schon aufgegeben. Der Kampf geht natürlich nicht wirklich um die Köpfe der Nazis, sondern um die potenzieller Anhängerinnen, Anhänger, die man eigentlich für sich gewinnen will. Wenn man darauf verzichtet, ja, dann hat man eigentlich schon verloren. Und das ist natürlich mein Motiv, zu sagen, nee, um die Köpfe zum Beispiel jüngerer Leute muss man gerade streiten, ja, mit den Nazis zu zeigen, sie demontieren, dass sie lügen, dass sie ganz wichtige Geschichtsklitterung betreiben und so weiter und so fort. Ja, das sind die Motive, um das sehr vereinfacht zu sagen. Okay, dann danke ich dir bis hierher ganz herzlich. Danke, du lächelst ja. Ja. Ihr hörtet hier den Historiker Bernd Gerke im Interview über den Aufstand vom 17. Juni 1953, eine geschichtspolitische Auseinandersetzung in der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Falls ihr dieses Interview noch einmal nachhören wollt, es wird in wenigen Tagen im Audioarchiv zu finden sein unter audioarchiv.blogsport.de. Dort werden dann außerdem einige Literaturhinweise zu diesem Datum zu finden sein. Die nächste Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge wird sich mit dem Utopieforscher Richard Sage auseinandersetzen. Nun verabschiedet sich aber am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Scheiße, scheiße, scheiße.